In mehreren Zweigen der Volkswirtschaft der TVRK sind die Ziele in 70-Tage-Kampf erfolgreich erreicht worden. Die Funktionäre und Arbeiter im Leichtindustriezweig übererfüllten durch die aktive Forcierung der Modernisierung der Produktionsprozesse den 70-Tage-Kampfplan mit 137%. Das Bergwerk Zerion überbot seinen 70-Tage-Kampfplan mit 103% und den Plan für das erste Halbjahr mit 100%. Und die Fabriken und Werke im Bezirk Südfange haben ihre 70-Tage-Kampfziele erreicht. Laut Angaben haben bis zum 20. April landesweit über 1640 Produktionseinheiten ihre 70-Tage-Kampfpläne erzielt. Mehr als 560 davon haben ihre Volkswirtschaftspläne für das erste Halbjahr und ca. 70 davon ihre Jahrespläne erfüllt.